Abschnitt 2 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Selig. Ein medizinisches Märchen. In der großen Stadt Babylon lebte einmal ein armer Mann mit Namen Selig. Der hatte seine Arbeit draußen vor dem Tore, am Ufer des Flusses, wo die Schiffe der Händler aufwärts und abwärts fuhren und Waren von der mannigfaltigsten Art absetzten oder in Empfang nahmen. Dort verdiente er mit Aus- und Einladen sein kümmerliches Brot. Und ob er auch arm blieb, so war er doch guter Dinge, denn die Götter hatten ihm einen starken Körper und eine gute Gesundheit verliehen. Aber als wieder einmal der heiße Sommer kam und jeden Abend die giftigen Dünste von den Sümpfen in der Nähe des Stromes aufstiegen, da wurde auch Selig vom Fieber geschüttelt, dass ihm die Zähne klapperten. Sein Leib wurde schwach wie der eines hilflosen Kindes und seine Farbe wie die eines geschrumpften zidonischen Apfels. So lag er ächzend auf seinem ärmlichen Lager und sah mit Kummer dem Tage entgegen, da sein Weib Unga den letzten Silberling aus dem Hause tragen würde. Und bälder, als er gedacht hatte, traf dies ein. »Siehe, lieber Mann«, sprach das Weib, »die bösen Geister des Wassers haben von deinem Leibe Besitz genommen und nagen an deiner Seele. So will ich denn bei dem Künstler Mara doch für die letzten Silberlinge zwei wächserne Bilder des Gottes Nergal kaufen und diese zur Linken und Rechten von deinem Lager aufstellen, ob sie nicht die bösen Geister vertreiben.« »Tu es«, seufzte Selig, »und die Götter lohnen dir deine Treue.« Aber als die Götterbilder aufgestellt waren, war Selig des anderen Tages noch viel hinfälliger geworden. Da nahm die starke Unga ihren kranken Mann, bettete ihn auf einen Karren und fuhr mit diesem auf den Markt der großen Stadt, wo die Bewohner von Babylon und viel Volks von allen Himmelsgegenden zusammenströmten. Denn weil es zur damaligen Zeit keine Ärzte in Babylon gab, so war es Brauch, dass niemand an einem Kranken auf dem Markte vorüberging, ohne ihn nach der Ursache seiner Krankheit zu fragen und ihm einen Rat zu erteilen. So lag Selig auf seinem Karren, und sein treues Weib Unga hielt als Schirm einen Palmwedel über seinem Haupte, dass die Sonne ihm nicht das Hirn verbrenne. Viele Kranke saßen oder lagen auf dem Markte, und des Fragens und Ratens war kein Ende. Aber zu dem armen Selig wollte kein Mensch kommen. Schon wollte ihn sein Weib wieder nach Hause fahren. Da wankte aus einer nahen Schenke ein Lastträger herbei, in der einen Hand einen Becher, in der anderen einen Krug mit rotem kaukasischen Wein. »Selig, altes Haus«, rief er mit lallender Stimme, »was liegst du da auf dem Schragen wie eine verdorrte Melone? Melonen wollen feucht haben, hörst du? Feucht wollen sie haben. Da, trink, altes Haus, trink!« Gewaltsam wollte er seinem Kameraden einen Becher Wein einschütten. Aber Unga schlug ihm denselben aus der Hand, und als er in seiner Trunkenheit brüllend seinen Versuch wiederholen wollte, stürzten die Wächter des Marktes herbei und schleppten ihn hinweg ins Gefängnis. Durch den Lärm wurden jetzt auch andere herbeigezogen, und ein ganzer Kreis von Gaffern und Mitleidigen sammelte sich um den Karren. »Schau, schau«, rief eine tiefdunkle Araberin, »so hat's mein Mann auch gehabt. Da kam ein Mann aus Ägypterland, der riet ihm jeden Morgen seinen eigenen Urin zu trinken, und in kurzer Zeit hat ihn seine Gelbsucht verlassen.« »Muss ja ausnehmend gut schmecken«, sprach ein dicker Armenier und spuckte verächtlich zur Seite. »Der Mann leidet an der Leber, das sieht ja ein Blinder. Aber den eigenen Urin saufen, bah, das tun ja nicht einmal unsere Hunde. Ich will dir was sagen, Weib, wenn du deinen Mann gesund haben willst, so nimm von einer Süßholzwurzel die mittlere Rinde, schabe sie und siede sie und gib deinem Mann 6 Tage nacheinander alle 2 Stunden einen Becher voll zu trinken. Mir hat's geholfen.« »Kann sein«, sprach ein baktrischer Kameltreiber. »Mein Rat ist, man soll den Mann so tief in Kamelsmist eingraben, dass nur noch der Kopf herausschaut. Das zieht die Hitze heraus und allen Unrat. An den Unrat aber, der in den Körper hineinkommt, denkt so ein stinkender Bakterier nicht. So wenig als der dickköpfige Armenier merkt, dass der Krank gar nicht an der Leber, sondern am Sumpffieber leidet. So sprach im Hintergrund ein medischer Bogenschütze und trat unerschrocken mitten in den Kreis der Umstehenden. »Lass dich nicht betören, Weib, und folge mir. Wenn du jetzt nach Hause kommst, so nimmst du etwas Urin von deinem Mann und so viel Mehl dazu, dass daraus ein steifes Teiglein sich bildet. Daraus machst du 77 linsengroße Küchlein, vergräbst sie bei Sonnenuntergang draußen in einen Ameisenhaufen. Und wenn die Küchlein von den Ameisen verzehrt sind, ist auch das Fieber deines Mannes verschwunden. Ja, wenn er nicht vorher gestorben ist, du medischer Prahlhans. Komm her, ich will dir deine 77 Küchlein genau auf deinem frechen Schädel aufzählen«, rief der erboste Baktrier und trank mit schwerem Knüttel auf den Meter ein. Da fasste auch der dicke Armenier Mut. »Drauf«, rief er und schwang ebenfalls seinen Marktstecken. »Ich will dem Kerl einen Absud von meinem Süßholz verabreichen, an den er noch lange denken wird.« Der Meter aber hatte flugs sein kurzes Schwert gezogen und wehrte mit sicherem Arme die ihm zugedachten Hiebe ab, dass bald die Späne von den Stecken flogen. Und schon wollte er zu einem gewaltigen Schlage auf den Kopf des Baktriers ausholen. Da erscholl auf einmal ein gebieterisches »Halt!« Und aus der Menge, die ihm ehrfurchtsvoll Platz machte, trat ein Mann hervor, bei dessen Anblick sich die matten Augen des Kranken in fieberhaftem Glanze erweiterten. »Kalt, kalt, der letzte Spross des altakkadischen Priestergeschlechts«, so raunte einer dem anderen ins Ohr, begierig, was nun weiter folgen werde. Da erhob der königliche Priester, angetan mit einem weißen, goldumgürteten Gewande, seine Stimme und sprach: »Die Waffen nieder und Frieden am Lager dieses Kranken, den bald die Götter der Unterwelt hinabgezogen hätten in die Tiefe der Finsternis, wenn mich nicht eine Ahnung gewiesen hätte, zu seiner Rettung zu erscheinen.« Nun ließ er sich auf dem Rande des Krankenlagers nieder, zog aus seinem Gewande einen keilförmigen, zugeschnittenen Stift hervor, nebst einem zwischen zwei Holzplättchen eingeschnürten feuchten Tontäfelchen, entfernte den oberen Deckel und begann mit scharfem Stifte in das Tontäfelchen einzuritzen. »Du böser Dämon Alal, du tückischer Gigim, ihr feindlichen Geister Telal und Maskim, ihr Vampire und Gespenster der Zauberei, der Fieberdünste und der Krankheitsgifte, euer Haupt auf sein Haupt, eure Hand auf seine Hand, euren Fuß auf seinen Fuß werdet ihr nimmer legen. Ihr werdet weichen und nimmer zurückkehren. Geist des Himmels, beschwöre sie. Geist der Erde, beschwöre sie.« Als er diese Worte eingeritzt hatte, legte er den Holzdeckel wieder auf das Täfelchen, band hernach eine Schnur darum und legte dieselbe dem Kranken um den Hals. Und siehe da, die eingefallenen gelben Wangen des Kranken rundeten sich und färbten sich in gesunder Röte. Mit leichtem Sprung erhob er sich von seinem Lager und fiel seinem treuen Weibe Ungar um den Hals. Aber wie er seine Hände ausstrecken wollte, um dem wundertätigen Priester zu danken, da war dieser verschwunden und niemand von den Umstehenden wusste zu sagen, wohin er geraten war. Da merkten sie alle, dass es der Gott selbst gewesen war, der dem Kranken geholfen hatte, und stimmten ein in das Gebet Seligs. »O, du gewaltiger Gott Nergal, der du nicht deinesgleichen hast, der du im Glanze der Tapferkeit strahlst und mit deinem Schwerte die bösen Geister der Krankheit vertrieben hast, dich beten wir an, dir sei Lob, Preis und Ehre.« Ende von Abschnitt 2.